Am 28. und 29. November berichteten die Nachrichtenagentur Prensa Latina, die Zeitung Granma, der Fernsehsender von Kuba, die Nachrichtenagenturen TASS und Dianobosi, die Zeitung Moskowski Komsomolets, der Fernsehsender NTV, die Nachrichtenwebsite Regnum und das Internetfernsehen Miru 24 von Russland, die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, die indische Zeitung Asian Age, die indisch-asiatische Nachrichtenagentur, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die britische Zeitung Independent, die amerikanische Nachrichtenagentur AP und der australische Rundfunk ABC, das Genosse Kim Jong-un zum Tode des Genossen Fidel Castro Roots, höchsten Führers der kubanischen Revolution, in der Botschaft Kubas in der DFRK kondoliert hatte.